Als wir uns zusammensteckten, mit den Hüften wie Insekten, begann mich selber zu versprühen und das Feld fing an zu blühen. Die Saat war gut und früh das Jahr, doch der Boden nicht fruchtbar war. Ein Herz in toter Erde steht.